Kapitel 11 Mit einer Stimme Als Visionär gemeinsame Vision, Werte und Strategie entwickeln. Eines Tages kam Alice an eine Weggabelung und sah die Grinsekatze auf einem Baum sitzen. »Welchen Weg muss ich nehmen?«, fragte sie. Als Antwort erhielt sie eine Gegenfrage. »Wohin willst du denn?« »Das weiß ich nicht«, antwortete Alice. »Dann kommt es nicht darauf an, welchen Weg du nimmst«, sagte die Katze. Schrieb Lewis Carroll in »Alice im Wunderland«. Sie erinnern sich, die Umsetzung des achten Weges ist ein sequentieller, von innen nach außen verlaufender Prozess. Wie bei den anderen Wegen auch handelt es sich um die Verbindung von Einstellung, Fähigkeiten und Wissen. Über die Einstellung als Trimmruder die Initiative zu ergreifen und über die Fähigkeiten, Vertrauen aufzubauen und nach dritten Alternativen zu suchen, haben wir schon gesprochen. Die vier Rollen effektiver Führung repräsentieren Führung und Einfluss über dritte Alternativen. Durch diese Rollen erlangen wir Wissen über die Prinzipien der transformativen Führung. Der Einfluss beginnt damit, dass wir ein Vorbild für Vertrauenswürdigkeit sind, sodass die Leute Vertrauen zu uns haben. Aber wir wissen auch, dass sie mehr brauchen als unsere Vertrauenswürdigkeit. Gute Absichten können ein schlechtes Urteilsvermögen nicht wettmachen. Die Leute brauchen ein Modell, um zu sehen, wie sie auf eine neue Weise arbeiten und führen können. Anders, als sie es bisher gewohnt sind, als die Kultur der Organisation, in der sie arbeiten, als die von Kontrolle bestimmten transaktionalen Traditionen des Industriezeitalters. Wir müssen ihnen vor allem vorleben, wie jemand, der seine innere Stimme gefunden hat, in den drei anderen primären Führungsrollen, Visionär, Koordinator, Coach, handelt. Damit Sie in diesen drei Rollen besser als Vorbild agieren können, werde ich die entsprechenden Kapitel alle auf die gleiche Weise beginnen. Mit einer kurzen Darstellung des Mythos und der Wirklichkeit bei der jeweiligen Rolle und der Beschreibung von drei gegensätzlichen Alternativen für das Vorgehen. Der Schlüssel liegt bei jeder Herausforderung darin, immer die höhere, dritte Alternative zu suchen. In diesem Kapitel geht es um die Führungsherausforderung, Leute mit unterschiedlichen Stärken und Sichtweisen zu einer einzigen Stimme, einem großen Ziel, zu vereinen. Das ist die Rolle des Visionärs, Gemeinsamkeit bei der Vision, den Werten und den strategischen Prioritäten zu erreichen. Als erstes wollen wir uns den entsprechenden Mythos, die Wirklichkeit und die Alternativen ansehen. Die erste Alternative in der Rolle des Visionärs wäre, dem Team oder der Organisation eine Vision, Werte und eine Strategie zu verkünden, ohne dass sie wirklich darin einbezogen wären. Die zweite Alternative sehe so aus: Für ausgiebige Einbeziehung sorgen und sich durch immer neue Analysen und Ausschüsse lähmen lassen. Zahllose Workshops und Diskussionen abhalten und eigentlich von der Voraussetzung ausgehen, dass man gar keine Strategie umsetzen und die Leute nicht befähigen muss. Die dritte Alternative würde darin bestehen, einerseits die Leute auf vernünftige Weise in den Prozess der Entwicklung einer Vision, eines Leitbildes und einer Strategie einzubeziehen und andererseits zu berücksichtigen, dass die Stärke der Identifikation gleich der Stärke der Einbeziehung ist, wenn man eine kraftvolle Kultur des Vertrauens aufbaut und selbst vertrauenswürdig ist. Diese dritte Alternative möchte ich Ihnen nun an einem Beispiel verdeutlichen. Bei meinen Aufenthalten in Ritz-Carlton Hotels habe ich schon häufig über den außergewöhnlichen Service gestaunt, den man mir dort bot. Im Laufe der Jahre habe ich Horst Schulze, den früheren langjährigen Vorstandsvorsitzenden und CEO der Hotelkette, besser kennengelernt. Jetzt verstehe ich, wie ihre bemerkenswerte Kultur entstand. Unter der Leitung von Schulze errang die Ritz-Carlton Hotel Company in der Kategorie Service gleich zweimal den Malcolm Baldrige National Quality Award. Das hatte es vorher noch nie gegeben. Bei einem Interview für eine internationale Kolumne fragte ich Schulze nach seiner Definition von Führung. Seine Antwort lautete: Führung bedeutet, eine Umgebung zu schaffen, in der die Leute nicht nur für das Unternehmen arbeiten, sondern ein Teil von ihm sein wollen. Führung erzeugt eine Umgebung, in der die Leute ihre Aufgabe erledigen wollen, statt das nur zu müssen. Die Schaffung einer solchen Umgebung ist einer der ganz großen Imperative für die Unternehmen. Ich muss den Leuten ein Ziel geben, nicht nur Arbeit und eine Funktion. Ich bin verpflichtet, für eine Umgebung zu sorgen, in der sie sich als Teil von etwas und erfüllt fühlen und einen Zweck haben. Nur ein Zweck, ein Wert in ihrem Leben bringt die Leute dazu, ihren Verstand wirklich einzusetzen. Dann bekomme ich das Maximum von ihnen und gebe andererseits jedem Einzelnen das Maximum. Alles andere wäre dem Unternehmen gegenüber unverantwortlich und würde eine stärkere Kontrolle durch mich erfordern. Wenn man die Leute lediglich als Erfüller einer Funktion betrachtet, behandelt man sie wie ein Ding, wie den Stuhl, auf dem man sitzt. Ich bin der Ansicht, dass wir Menschen uns nicht das Recht dazu anmaßen dürfen. Keiner von uns will bloß etwas sein, was in der Ecke steht. Wir haben festgestellt, dass es für die Leute die größte Befriedigung ist, wenn sie das Gefühl haben, dass sie ein Teil von etwas sind und dass man ihnen genug Vertrauen entgegenbringt, um sie Entscheidungen fällen und Beiträge leisten zu lassen. In seinem spezifischen Bereich ist jeder ein Wissensarbeiter. Der Tellerwäscher weiß zweifellos mehr über seine Situation als ich. Daher kann er zu einer Verbesserung der Arbeitsbedingungen und der Produktivität, weniger zerbrochenes Geschirr und so weiter, beitragen. Jeder kann sein Wissen ungeheuer stark in seinem Bereich einbringen. Vor ungefähr 16 Jahren kam ein junger Mann aus Nairobi als Tellerwäscher in eins meiner Hotels. Sein Englisch war schlecht, doch er arbeitete sehr hart. Nach einiger Zeit boten wir ihm eine Stelle im Zimmerservice an. Später wurde er Leiter des Zimmerservice. Dann wechselte er ins Foyer. Er wurde Barkellner, Assistent des Foyermanagers. Heute leitet er den Bereich Essen und Getränke. Er ist der zweite Mann in jenem Hotel und hat dort als Tellerwäscher angefangen. Als ich selbst 16 war, brachte meine Mutter mich mit einem kleinen Koffer in das Hotel, wo ich meine Lehre beginnen sollte. Ich sah all die wichtigen Gäste und dachte, sie stünden himmelhoch über mir. Dann aber nahm sich ein bemerkenswerter 70-jähriger Oberkellner meiner an. Wenn er einen Raum betrat, spürte man seine Präsenz. Er war hervorragend und wurde bewundert. Bei allem, was er sagte und tat, und auch bei seinem Äußeren, strebte er immer nach Vortrefflichkeit. An diesem Maître d'Hôtel sah ich, wenn man die Dinge ungewöhnlich gut macht, ist man ebenso wichtig wie diese Leute. Ich erkannte, dass ich genauso wichtig sein konnte, wenn ich das, was ich machte, richtig machte, egal was es war. Diese Idee ist dann sogar der Wahlspruch von Ritz-Carlton geworden. We are ladies and gentlemen serving ladies and gentlemen. In den letzten 22 Jahren haben wir etwa 5 Millionen Leute befragt, um die Eigenschaften und Kompetenzen effektiver Führer und Manager zu verstehen. Eines der auffallendsten Ergebnisse dieser umfangreichen Studie war: Die Arbeitsethik, Vorbild, der Manager wird typischerweise gut beurteilt. Ihre Fähigkeit, einen Fokus und eine klare Richtung zu liefern, visionär, aber schlecht. Demzufolge ist den Leuten nicht klar, wie die Schlüsselprioritäten aussehen, und sie sind auch nicht dafür verantwortlich. So scheitern ganze Organisationen bei der Umsetzung. Die Leute arbeiten härter als je zuvor, kommen aber nicht recht voran, weil es ihnen an Klarheit und an einer Vision fehlt. Man könnte im Grunde sagen, dass sie ein Seil schieben. Und das mit aller Kraft. Während das Vorbildsein Vertrauen schafft, erzeugt der Visionär eine Ordnung, ohne sie zu fordern. Sobald die Beteiligten sich darüber einig sind, was für ihre Organisation am wichtigsten ist, haben sie gemeinsame Kriterien, auf denen alle folgenden Entscheidungen beruhen. Diese klärende Kommunikation liefert einen Fokus. Sie erschafft Ordnung und Stabilität. Und sie ermöglicht Beweglichkeit. Damit werden wir uns im Zusammenhang mit der Rolle des Coach befassen. Das Wesen der Führung besteht darin, eine Vision zu haben. Auf einer ungestimmten Trompete kann man nicht spielen, sagte Theodore M. Hesburgh, Präsident University of Notre Dame. Der Vision auf der persönlichen Ebene entspricht in der Organisation die gemeinsame Visionsentwicklung. Während wir individuell ermitteln, was wir als signifikant betrachten, bestehen unsere Herausforderung und unsere Rolle nun darin, eine gemeinsame Sicht davon, was wichtig ist, was die größte Bedeutung hat, zu erschaffen. Denken Sie einen Augenblick über die folgenden Fragen nach, die Sie sich im Hinblick auf Ihre Mitarbeiter stellen könnten. Erstens, verstehen die Leute die Ziele der Organisation klar? Zweitens, haben Sie sich innerlich darauf verpflichtet? Um den Leuten helfen zu können, die bedeutsamen Ziele klar zu verstehen und sich innerlich auf sie zu verpflichten, muss man sie in die Entscheidungsfindung einbeziehen und die Bestimmung der Organisation, Vision und Leitbild gemeinsam festlegen. Dann wird jeder in der Organisation zum Mitbesitzer des Wegs, der zu dieser Bestimmung führt. Werte und strategischer Plan. Bei der gemeinsamen Festlegung, was für die Organisation oder das Team am wichtigsten ist, muss man sich mit den Realitäten, vor denen man steht, auseinandersetzen. Wenn man sie verstanden hat, kann man ein Leitbild und einen strategischen Plan entwickeln, die eine gemeinsame Vision und ein gemeinsames Wertesystem beinhalten. Auch der Autor Clayton M. Christensen betont, dass man sich zunächst mit den grundlegenden Realitäten befassen muss. Alle Unternehmen in allen Branchen sind gewissen Kräften, Gesetzen der Unternehmenskultur ausgesetzt, die sehr stark definieren, was das jeweilige Unternehmen tun kann und was nicht. Manager, die sich mit Technologien konfrontiert sehen, die große Änderungen mit sich bringen, versagen gegenüber ihrem Unternehmen, wenn sie sich von diesen Kräften überwältigen lassen. Ich möchte Ihnen das an einem Beispiel verdeutlichen. Jene Männer, die in der Antike und im Mittelalter versuchten, mit aus Federn gefertigten Flügeln an den Armen unter Aufbietung ihrer ganzen Kraft von hohen Stellen herab zu fliegen, scheiterten ausnahmslos. Sie mussten gegen sehr starke Naturkräfte ankämpfen, die sie trotz ihrer Träume und ihrer harten Arbeit nicht überwinden konnten. Damals konnte niemand stark genug sein, um diesen Kampf zu gewinnen. Das Fliegen wurde erst möglich, als der Mensch die relevanten Naturgesetze und Prinzipien verstand, die das Funktionieren der Welt definieren: das Gesetz der Schwerkraft, das Bernoulli-Prinzip und die Konzepte des Auftriebs, der Bewegung und des Widerstands. Erst als die Leute Flugsysteme entwarfen, die die Kraft dieser Gesetze und Prinzipien anerkannten und nutzten, statt gegen sie anzukämpfen, waren sie in der Lage, in vorher unvorstellbare Höhen zu fliegen und große Strecken in der Luft zurückzulegen. Sie werden die Rolle des Visionärs erst dann ganz verstehen und richtig auf ihre Umsetzung vorbereitet sein, wenn Sie sich mit vier Realitäten auseinandergesetzt haben. Den Realitäten des Marktes, den Kernkompetenzen, den Wünschen und Bedürfnissen der Interessensgruppen, Stakeholder und den Werten. Realitäten des Marktes. Wie nehmen die Leute in ihrer Organisation oder ihrem Team den Markt wahr? Wie sieht der größere politische, wirtschaftliche und technologische Kontext aus? Welche Kräfte prägen den Wettbewerb? Was sind die Trends in der Branche und ihre Charakteristika? Wie groß ist die Gefahr, dass revolutionäre Technologien oder Geschäftsmodelle die gesamte Branche oder ihre Grundtradition veralten lassen könnten? Kernkompetenzen. Was sind Ihre einzigartigen Stärken? Ich bin sehr beeindruckt von Jim Collins' Ansatz für die gemeinsame Visionsentwicklung. In seinem Buch »Der Weg zu den Besten« benutzt er 30 überschneidende Kreise, die für unsere großen Stärken stehen. Das nennt er das Eagle-Prinzip. Die Kreise repräsentieren 3 Fragen. Wobei sind Sie wirklich gut? Vielleicht sogar, wobei können Sie der oder die Beste auf der Welt werden? Zweitens, wofür empfinden Sie tiefe Leidenschaft? Und drittens, wofür werden die Leute bezahlt? Anders ausgedrückt, was sind die menschlichen Bedürfnisse und Wünsche, deren Erfüllung Ihren wirtschaftlichen Motor antreiben könnte? Der Schnittpunkt dieser 3 Kreise bildet die Grundlage Ihrer Idee zur Wertschöpfung. Wenn wir noch eine weitere Frage hinzufügen würden, nämlich, was rät Ihnen Ihr Gewissen? Hätten wir einen von der ganzen Person ausgehenden Ansatz. Körper, wirtschaftlicher Motor, Verstand, am besten sein, Herz, Leidenschaft und Geist, Gewissen. Dort, wo die 4 Kreise sich überschneiden, liegt Ihre innere Stimme. Ich habe schon darauf hingewiesen, dass dieser Ansatz sowohl den Individuen als auch den Organisationen hilft, ihre Stimme zu finden. Wünsche und Bedürfnisse der Interessengruppen. Denken Sie an all die verschiedenen Interessengruppen. Zuerst an die wichtigste, Ihre Zielkunden. Was wollen und brauchen Sie wirklich? Welche Anliegen, Probleme und Sorgen haben Sie? Was wollen und brauchen deren Kunden? Wie sieht die Marktrealität der Branche aus, in der Sie operieren? Welche revolutionären Technologien und Geschäftsmodelle könnten Sie veralten lassen oder sogar von Grund auf verändern? Was ist mit den Eigentümern, jenen, die das Kapital zur Verfügung gestellt oder die Steuern bezahlt haben? Wie sehen Ihre Wünsche und Bedürfnisse aus? Und wie die der Partner, der Angestellten und ihrer Kollegen? Was ist mit den Zulieferern und den Händlern, mit der ganzen Lieferkette? Mit der Gemeinde und der Umwelt. Werte. Wie sehen die Werte dieser Leute aus? Und ihre eigenen? Was ist der Hauptzweck der Organisation? Wie sieht ihre zentrale Strategie zum Erreichen dieses Zwecks aus? Für welche Aufgabe heuert man sie an? Welche Werte sollen als Richtlinien dienen? Welche Prioritäten ordnet man ihnen in Zeiten mit viel Stress und großem Druck in unterschiedlichen Kontexten zu? Die meisten Leute haben überhaupt noch nie entschieden, was ihnen am wichtigsten ist. Sie haben die Kriterien, die alle anderen Entscheidungen beeinflussen und bestimmen werden, also noch gar nicht entwickelt. Und jetzt versuchen wir das für eine ganze Gruppe, ein Team oder eine Organisation. Das ist ungeheuer komplex und interdependent, eine enorme Herausforderung. Solange diese Fragen und Punkte nicht geklärt sind, ist keine Fokussierung möglich. Deshalb braucht man so viel Charakter, Kompetenz, Vision, Disziplin und Leidenschaft und muss sich dabei stets von seinem Gewissen leiten lassen. Die gemeinsame Visionsentwicklung ist besonders schwierig, weil man es mit so vielen ganz unterschiedlichen Persönlichkeiten, Agenden, Wahrnehmungen der Realität, Vertrauensebenen und Egos zu tun hat. Eben deshalb ist das Vorbildsein die wichtigste, die zentrale Führungsrolle. Wenn die Leute der Person und/oder dem Team, die den Prozess der gemeinsamen Kursbestimmung beginnen, nicht vertrauen können, wird es keine Identifikation geben und die Einbeziehung wird nur schlecht funktionieren. Um die Brillanz von Thomas Jefferson, John Adams, Benjamin Franklin, Alexander Hamilton und anderen Gründervätern der USA und die Unterschiede zwischen ihnen zu integrieren und zu harmonisieren, bedurfte es der Charakterstärke und Kompetenz von George Washington, Vorbild. Sodass schließlich die Unabhängigkeitserklärung und die Verfassung der USA mit den ersten 10 Amendments, Bill of Rights, entstanden. Diese Arbeit der gemeinsamen Visionsentwicklung war die schwierigste Aufgabe überhaupt bei der Gründung der USA. Jene visionären, Orientierung gebenden Dokumente haben das Land dann aber in die Lage versetzt, große nationale Traumata zu überstehen. Den Bürgerkrieg, die beiden Weltkriege, den Vietnamkrieg, Watergate und andere Skandale um ihre Präsidenten und die Wahlen. Und was die Befähigung angeht, nur 4,5% der Weltbevölkerung produzieren fast ein Drittel der weltweiten Waren und Güter.